welch eine Verzerrung des wahren Zustandes. Der deutsche Künstler von heute fühlt sich freier und ungebundener denn je. Er dient mit Freuden Volk und Staat, die seiner und auch seiner Sache in so warmherziger und verständnisvoller Weise angenommen haben. Der Nationalsozialismus hat die deutschen Kunstschaffenden ganz gewonnen. Sie gehören zu uns, wie wir zu ihnen. Nicht durch hohle Programme und leere Redensarten haben wir sie auf unserer Seite gebracht, sondern durch die Tat. Uralte Künstlerträume sind durch uns in Erfüllung gegangen. Andere sind in der Verwirklichung begriffen. Wie sollte der deutsche Künstler sich in diesem Staate nicht geborgen fühlen? Sozial gesichert, wirtschaftlich gehoben, gesellschaftlich geachtet, kann er nun in Ruhe und ohne bitterste Existenzsorgen seinen großen Plänen dienen. Er hat wieder ein Volk, das auf seinen Anruf wartet. Er spricht nicht mehr vor leeren Räumen und zu toten Wänden. Ein edler Wetteifer um die Palme des Sieges hat auf allen Gebieten unseres Kulturlebens begonnen. Der Nationalsozialismus hat auch den deutschen Künstler in seinen Bann gezogen. Er ist die Grundlage seines Schaffens, das feste Fundament, auf dem er mit uns allen steht. Als treuer Diener seines Volkes erfüllt er die Aufgaben, die eine große Zeit ihm stellt. Voll Verehrung blicken wir nun alle in dieser Stunde auf Sie, mein Führer, der Sie in der Kunst nicht eine lästige Repräsentationspflicht sehen, sondern eine heilige Mission und hehre Verpflichtung, die letzte und gewaltigste Dokumentation des menschlichen Lebens. Sie kennen die Kunst und Sie lieben die Kunst. Sie stammen auch als Staatsmann aus Ihrem Bezirk. Mit heißem Herr folgen Sie dem Kunst in sich. Sie ist Ihr Richtziel, Begnadete, das danken in zukommender Hand über deutsche Kunst und deutsche Art. Und Leistung und Tat sollen dann Antwort und Gelöbnis des deutschen Künstlers darauf sein. Unser Volk aber steht heute um uns und bei uns. Für ungezählte Stunden der Freude, Erholung und Erbauung, befreienden Lachen und aufwühlender Erschütterung stattet es seinen Künstlern seinen Dank ab. Ein Jahr der Arbeit liegt hinter uns, ein Jahr der Arbeit wartet auf uns. Die errungenen Erfolge rufen die neue Tat. Auf ihnen aufbauen wollen wir uns mit heißem Herzen und glühendem Idealismus unseren Aufgaben hingeben, im Dienste an der Kunst, der großen Trösterin unseres Lebens.